Im Werk für chemische Baumaterialien Pyongyang, im Lebensmittelwerk Ryongbuk und in der Keramikfabrik Gangnam wurden Mosaikwandgemälde errichtet, auf denen die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il dargestellt sind. Die Einweihungsfeiern der Wandgemälde fanden in betreffenden Einheiten statt.